Zum Tag der Sonne legten die im Ausland lebenden Familien der Bekannten von Genossen Kim Il-sung am 16. April an den Bronzestatuen von Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansudae Blumensträuße nieder und verneigten sich davor. An diesem Tag legten sie auch an der Bronzebüste der antijapanischen Heldin Kim Jong-suk im Ehrenhain der Revolutionäre auf dem Berg Taesong Blumensträuße nieder.